Zurzeit entwickeln die Wissenschaftler des Landwirtschaftsinstituts für Nanotechnik bei der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften Koreas die Nanotechnikprodukte für Landwirtschaft, die zur Agrarproduktion beitragen, und führen diese in die Praxis aktiv ein. Der biologische Nanowachstumsbeschleuniger strahlt mit Hilfe der Sonnenenergie die elektromagnetischen Wellen auf sonderbare Frequenzen aus und verändert dadurch die Eigenschaft vom Wasser. Beim Reisanbau kann dieser Beschleuniger zur Erhöhung des Pro-Hektar-Ertrags beitragen. Der Nano-Silizium-Dünger wird durch die Mischung von Nanomaterialien, die die fernen Infrarotstrahlen absorbieren, mit Nano-Silizium hergestellt. Der neue Dünger, der viel weniger als herkömmlicher Siliziumdünger verbraucht wird, verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen die Krankheiten und Schädlinge und die Photosynthesefähigkeit, wodurch der Ertrag gesteigert werden kann. Er beugt auch der übermäßigen Absorption der Base beim Reisanbau im Ausland vor und hemmt die Transpiration. Daher ist er auch beim wassersparenden Ackerbau von großem Nutzen. Der Nano-Photosynthese-Stärker, der durch die effekte Nutzung von Sonnenenergie die Photosynthese stärkt und die Aktivität vom Stickstoff erhöht, trägt zur Steigerung der Reisproduktion bei.